Es will der Höchste sich ein Siegsgepräng bereiten, da die Gefängnisse er selbst gefangen führt. Wer jaucht ihm zu? Wer ist's, der die Posaunen rührt? Wer geht ihm zur Seite? Ist es nicht Gottes Heer, das seines Namens Heer? Heil, Preis, Reich, Kraft und Macht mit lauter Stimme singet.